herzlich willkommen zum Uncast Episode 526. Wahahaha. Tja, schöner Titel, ne? Das ist meine Antwort auf das Pixel 4a. Ja, also, Leute, das wird jetzt das erste und einzige Mal sein, dass ich das Pixel 4a hier erwähne. So wie der Vorgänger wird das ein Gerät, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Denn es führt die Geschichte fort zu dem Low-End, zu der Low-End-Tendenz von Google. Wobei da zumindest mal noch der Preis entsprechend gut, okay, ne? Angemessen scheint zumindest, ist er nicht, denn es gibt wesentlich bessere Geräte zu wesentlich günstigeren Preisen. Ja, und da braucht man nichts auszuprobieren und das Sonstiges, einfach die technischen Daten sehen und dann weiß man schon, was los ist. 6 GB RAM, ja, 128 GB Storage, UFS 2.1, also vorgestern Technologie, na, klar. Ein Snapdragon 730G mit einer Adreno 618. Da kommen einem die Tränen in die Augen. Jetzt Achtung. 5,81 Zoll Display. Ja, 5,81 Zoll. Ja. So sieht's aus. Das heißt, ein kleines, von der Leistung her schwaches Handy für einen akzeptablen Preis. Ja, da gibt's mehr. Da gibt's auch gute Handys am oberen Ende von der Midrange-Region für noch bessere Preise. Ja, gibt's auch. Gut, damit möchte ich das erwähnt haben. Ja, 340 Euro. Preis okay, ne? Wie gesagt, kann man durchaus sagen. Na, natürlich, die Pixel-Fanboys, die gehen hier wieder ab bei den Kommentaren ohne Ende. Ja klar, die US-amerikanischen Medien natürlich sowieso, die müssen ja irgendwo, müssen sie ja auch ihren Schrott verkaufen jetzt, ne? Nachdem sie die guten Geräte aus China ja diskreditiert haben, die wesentlich mehr bieten für wesentlich weniger Geld, ne? Und Huawei und Honor-Geräte in den USA sowieso kaum zu bekommen sind. Dann nimmt man halt auch, was man kriegen kann. Wir müssen das nicht hier. Wir haben da ein bisschen mehr Auswahl, deswegen, jupp. Also, Gelächter. Genau. Tja, ich werde mal hier jetzt vorsichtig weitermachen. Also, Thema ist jetzt raus hier und ich glaube, das war's dann auch. Ja? Damit. Da ist eine Studie, die es hier gegeben hat, schon deutlich beunruhigender. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Milliarden Menschen sich kein Smartphone leisten können. Und wer da jetzt denkt, oh, das ist aber, oh, wie traurig, ja, so sarkasmusmäßig. Nein, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, denn ein Smartphone, das ja auch Internetzugang hat, ist in weiten Teilen der Welt eine Lebensgrundlage für viele, das heißt jetzt zum Beispiel Landwirte oder andere Menschen in Afrika beispielsweise, ist das ein Lebensretter. Ja? Viele Unternehmen können gegründet werden auf Basis von einem Smartphone. Wissen kann vermittelt werden, ganze Ernten werden gerettet, nur weil jemand im Ort Zugang zum Internet hat. Und man glaubt es kaum. Natürlich, gerade dort in den Ländern, die eine schlechtere Infrastruktur haben, ist der Mobilfunk umso wichtiger, denn Leitungen werden dort nicht gelegt. Ja? Die Smartphones werden teilweise mit Solarenergie geladen. Ja, weil es auch keinen Stromanschluss gibt. Ja. Aber der Empfang ist, wenn alles gut läuft, tatsächlich vorhanden über verschiedene Projekte, die es dort gibt. Ja. Und dann kann man tatsächlich was damit anfangen. Unfassbar. Es gibt auch so dieses Mittendrin, sage ich mal. Wenn man schon in einem Land lebt, wo eigentlich alles vorhanden ist, aber man sich trotzdem kein Smartphone leisten kann, dann ist das mindestens genauso schlimm. Es geht zwar meistens da nicht ums Leben, ja, aber es geht dort um Sachen wie zum Beispiel Arbeit bekommen, ja. Für Firmen, gerade in solchen aufsteigenden Ländern wie Indien beispielsweise, ja, ist es unabdingbar, dass man ein Smartphone hat. Das heißt, dort ist erstmal wichtig, sich so ein Smartphone leisten zu können, damit man überhaupt teilnehmen kann. Das ist so wie bei uns früher auch gern oft der Führerschein einen Stellenwert hatte, sogar noch schlimmer. Ja. Also früher hatte man oft den Führerschein gemacht, damit man, wenn man sich bewirbt, damit man es vorweisen kann. Ja. Und das hat tatsächlich für viele Stellen gewirkt. Heutzutage ist es zum Glück nicht mehr so. Heutzutage braucht man das nicht. Heutzutage ist es eher noch positiver, wenn man die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nimmt. Ja. Aber manche Chefs älterer Art gucken vielleicht da auch, ne, so und überlegen mal, ja, Moment mal, also wenn der immer mit der Bahn kommt, ne, dann muss ich immer wieder Verspätungen einkalkulieren. Naja, ist schon besser, wenn er mit dem Auto fährt. Ja. Solche Überlegungen gibt es da. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele Länder, in denen man ohne Smartphone einfach nicht mehr existieren kann. Und das sind gerade nicht die fortschrittlichen Länder, das sind gerade nicht die First World Problems. Bei uns ist ja das Smartphone ein Luxusgegenstand. Aber genau umgekehrt ist es beispielsweise in Ländern wie Indien, wo das zu einem wichtigen Gebrauchsgegenstand gehört, aber dennoch nicht für alle erreichbar ist. Ja, nicht für alle erschwinglich ist. Und das wird hier in dieser Studie auch angeprangert. Drastische Einschnitte in den Lebensstandard wird dadurch offenbar. Auch hier ist natürlich wichtig, dass neuere Smartphones mit ausreichender Leistung, aber zu günstigen, sehr günstigen Preisen verfügbar werden. Und ich spreche hier von deutlich unter 100 Euro. Was für viele Menschen in Indien beispielsweise schon ein Pappenstiel ist. Ja, also nicht falsch verstehen. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber ein großer Prozentsatz der Leute in bestimmten Ländern haben eben sehr wenig Geld. Natürlich gibt es dort auch welche, die können sich durchaus, ja, die Swarovski oder noch schlimmer besetzten Smartphones leisten, wo selbst hier bei uns die normalen Leute mit den Ohren schlackern. Ja, das ist nicht zu bezweifeln, aber die Masse macht's eben. Und wenn wir hier so denken, naja, gut, das Smartphone, das kostet 700 Euro. Ja, das ist ein Luxusgegenstand, ja, auch bei uns noch im Denken oftmals. Ja, aber dann ist es eben, naja, etwas, was unerreichbar ist, ja, in diesen Preisen. Zum Glück sind dort auch die Preise anders gestaffelt. Ich sehe es ja immer wieder, wenn zum Beispiel in Indien neue Smartphones rauskommen, dann kommen die zu Preisen raus, die wird es auf dem europäischen Markt niemals geben. Ich frage mich natürlich aber auch, warum, wenn doch das Gerät dort so günstig angeboten werden kann. Ja, was ist denn dann der Umkehrschluss, wenn dasselbe Gerät bei uns dann teurer angeboten wird? Dann bedeutet das eigentlich nur, dass bei uns abgezockt wird. Und das kann ja auch nicht sein. Also, okay. Gut, also das ist eine Schwierigkeit. Das sollten vielleicht die Firmen auch mal anfangen zu denken. Insbesondere vielleicht Samsung. Denn da gab es ja auch diese Woche was Interessantes. Schmeißen wir wieder alles durcheinander. Also, ne, ach, das habe ich ja ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Ne? Falls ihr so ein Surren hört im Hintergrund, das ist mein Luftkühler. Anders geht's hier nicht mehr. Es ist viel zu heiß. Ich bin unkonzentriert. Mir fällt das Sprechen so unglaublich schwierig. Ja? So unglaublich schwer. Ich könnte mich einfach jetzt nur hinlegen und ja, dösen. Ja, also, ich bin fix und alle. Ich hasse die Hitze. Ich will nach Norwegen. Nach Norwegen. Ganz weit oben nach Norwegen. Oder Grönland. Ja, das ist auch schön. Ja. Gut. Wie auch immer. Samsung, da waren wir stehen geblieben. Samsung Note 20 wurde vorgestellt, das Note 20 und Note 20 Ultra. Und da gab es ja einiges Interessantes. Auch die Galaxy Watch ist vorgestellt worden, komme ich gleich dazu noch. Naja, also sagen wir mal so, dieses Galaxy Note 20 ist sicherlich ein Top-Gerät, da braucht man nicht drüber zu sprechen. Ja, wenn man sich die Leistungsdaten anguckt, dann wird schnell klar, dass das ein Top-Gerät ist. Wenn auch, das muss man auch sagen, wenn auch das nicht gegen so ein Oppo Find X2 beispielsweise viel anstinken kann, ja, ist es dennoch eins der wohl schnellsten und bestausgestatteten Smartphones überhaupt. Also das Ultra, das Note 20 Ultra, das hat ein 6,9 Zoll Display. Ne? 1440 mal 3040 Bildpunkte Auflösung. Das ist eine Auflösung von 487 Pixel pro Zoll. Wahnsinn. Snapdragon 865 Plus Prozessor. 12 GB RAM. Ja, take that, Google. 128 GB Storage als kleinste Ausstattung. 512 GB Storage als Maximum. 4500 mAh Akku, was mir zwar ein bisschen schwach vorkommt, aber ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben, damit er nicht in Flammen aufgeht. Triple-Kameras, eine 108-Megapixel-Kamera. Auch das ist natürlich die bewährte und berühmte Samsung-Kameraqualität. Ja? Zusammen mit einer 12-Megapixel-Telefotolinse, Fünffach-Zoom also. Und einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel ebenfalls. Alleine diese Kombination mit dieser 108 Megapixel und die 5-fach Telefotolinse ist meiner Meinung nach geradezu phänomenal. Ja, weil ein 5-fach Zoom an einem Smartphone, also optischer Zoom, ist einfach genial. Das kann ich euch sagen. Da könnt ihr viel mehr Details einfangen, als, ich würde auch sagen, als mehr als mit dieser 108-Megapixel-Kamera, wenn ihr einfach ein Bild macht. Ja, klar, ihr habt viel Pixel, ne, aber wird sowieso umgerechnet, aber trotzdem. Ne, die Telefotolinse kann es eben ranzoomen und da habt ihr wesentlich bessere Details. Ja, fantastisch. 10 Megapixel Front-Facing-Kamera, Bluetooth 5.1, NFC, 208 Gramm Gewicht, IP68 zertifiziert, Wireless Charging, 25 Watt Fast Charging übrigens, was nicht mehr State of the Art ist. Da ja, geht es jetzt bis an die 100 Watt von Xiaomi, ja, ganz klar, aber trotzdem ja, bei 4500 mAh Akku geht das. Ja, da geht das. Reverse Wireless Charging, das heißt, ihr könnt mit diesem Gerät auch andere Geräte wireless chargen. Chargen, ja, aufladen. Oh Gott, jetzt fange ich ja schon damit an. S-Pen ist natürlich mit dabei und ein Fingerprint-Sensor unter dem Display mit Ultraschall. Mhm. Und das Display hat auch 120 Hertz für die neuen Herzjäger. Jetzt. Also ihr seht, alles, was das Herz begehrt, ja, bis wir zum Preis kommen. Tja, und da war es natürlich auch nicht anders zu erwarten. Die günstigste Version, also da gehe ich mal davon aus, die mit 128 GB Storage kostet $1,299. Das wird wohl auch der Preis in Euro sein und damit ist natürlich der Drops gelutscht. Ja, also das ist halt das, wie gesagt, schon für verwerflich, so viel auszugeben für ein Smartphone. Ja, das ist nicht mehr nachvollziehbar für mich und ich bin durchaus jemand, der für einen Füller 600 Euro ausgeben würde, ja, Homo Sapiens von Visconti beispielsweise, ja, kein Problem. Aber für ein Smartphone 1299, Das geht mir nicht mehr in den Kopf rein. Ja. Bei dem vorgenannten, bei diesem Füller, ja, da kann ich noch ein Meisterwerk an Handwerkskunst sehen. Das hier sind Massenproduktionen mit Bauteilen, die teilweise im Cent-Bereich liegen. Ja. Und auch wenn das eine große Leistung ist, so ein gutes Gerät zu machen und da natürlich auch dafür bezahlt werden muss, ganz klar, 1299 ist aber für ein Smartphone, für die Sache an sich einfach nicht gut. Ja. Ich gehe auch nicht in ein Restaurant und bestelle mir ein Eis mit einem Goldblatt obendrauf für 300 Euro. Das, ich weiß, das gibt's. Ja, in den USA kann man so dekadent sein, wenn man möchte, kein Problem. Bestimmt auch bei uns. Ja, wunderbar. Wenn man es dann braucht, ist in Ordnung. Aber das finde ich halt eben dekadent. Und das Galaxy Note 20 Ultra für 1299 ist bei mir auch dekadent. Ganz einfach. Das Galaxy Note 20 ohne Ultra kommt dann auf 999. Ja, also 300 weniger. Das ist ein Pappenstiel und damit ist auch hier die Grenze erreicht. Also ich habe ja gesagt, über 1000 Euro ist einfach indiskutabel. Ja, bis 1000 Euro, gut, okay. Ich würde es mir nicht mehr holen. Ich habe schon mal ein Gerät geholt, ja. Und habe dann festgestellt, dass es eben genau das gleiche Spiel war, 2 Jahre und dann brauche ich ein neues, na, spätestens. Und von daher lohnt sich das Ganze eh nicht. Die Auflösung ist allerdings wesentlich schlechter beim Galaxy Note 20. Die kommt nur auf 376 Pixel pro Zoll, also 1080 mal 2280 Bildpunkte Auflösung. Da sind wir eben bei 1080p oder HD Plus, weil ja die Vertikale etwas oder die Horizontale dann etwas länger ist. Ja. 8 GB RAM, ne? 128 GB Storage. So, und jetzt ist nämlich genau auch da wieder das Argument für die 999 weg. Ja, definitiv. Ich meine, was will man da noch? Hm? Hier gibt es kein Argument mehr dafür, weil es eben auch für günstigere Preise, für weniger Geld ein besseres Smartphone gibt, mehr Leistung. Ja. Das Oppo Find X2 Neo beispielsweise hat 12 GB RAM, 256 GB Storage, ja, und kostet mal um die 600 Euro. Leute, also wenn das Samsung Galaxy Note 20 mit dieser Ausstattung 699 kosten würde, würde ich es mir noch gefallen lassen. Aber so nicht. Ja. Auch da sehen wir natürlich wieder das Problem, was Samsung hat oder was viele Firmen momentan haben. Nur Samsung wird es sich leisten können. Also ich denke mal, dass das Note 20 durchaus seine Abnehmer finden wird. Daran besteht kein Zweifel. Und tja, übrigens auch bei dem Galaxy Note 20 ist auch die gute Kamera nicht mehr dabei. Nix 108-Megapixel-Kamera, sondern eine 12-Megapixel-Standardkamera, 64-Megapixel mit dreifach Telefotozoom, also auch keine fünffach, und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Auch da hat man also massiv gespart, und all das ist nur 300 Flocken weniger. Das finde ich nicht plausibel. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, ist das denn wirklich lohnend, das sowas zu holen, ja. Man könnte es auch jetzt mit älteren Geräten beispielsweise vergleichen, aber das führt eigentlich zu nichts groß. Denn dann kommt immer wieder die Sache, ja, okay, das ist ja auch ein älteres Gerät. Aber nur mal zum Überblick, ich kenne ein älteres Gerät, das OnePlus 8 Pro, ja, das ich ja kritisiert habe, weil das auch zu teuer ist für die Leistung, die das bietet. Ja. Aber selbst das bietet im Vergleich dazu übrigens die höchste Pixel pro Zoll, nämlich 513, also sogar noch besser als das Galaxy Note 20 Ultra. Ja. den Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor, 6,78 Zoll Display, 8 bzw. 12 GB RAM, das heißt also, da komme ich gleich noch zu mit dem Preis, 128 bzw. 256 GB RAM, 4510 mAh Akku und Quad-Kameras, 48 Megapixel, 8 Megapixel, 48 Megapixel Ultraweitwinkel und 5 Megapixel Colorfilterkamera. Keine Ahnung, was man damit will. Und 30 Watt Fast Charging, auch 30 Watt Wireless Fast Charging. Hier ist auch ein In-Display Fingerprint Sensor und auch ein 120 Hertz Display verbaut. Das heißt, im Prinzip hat man hier die Leistungsdaten, ja, eines Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ja, wenn man die größte Version nimmt. Aber das kostet dann nur $999. Wenn man die Leistungsdaten eines Samsung Galaxy Note 20 haben möchte, sogar noch besser als das Galaxy Note 20, dann kommt man auf $899. Besser aus dem Grund, weil natürlich die Pixeldichte ist gleich. Lediglich 8 GB, 128 GB Storage ist identisch mit dem Note 20. Ja. Größere Akku, bessere Kameras, größere Auflösung, also viel größere Auflösung, ja, und dieses Fast Charging ebenfalls integriert. Also ihr seht, selbst bei einem Note Plus 8 Pro, bei einem OnePlus 8 Pro, Note Plus, wo ich noch skeptisch war, wo das noch nicht mal in meine Smartphone-Liste geschafft hat, ja, selbst das ist deutlich besser als das Galaxy Note 20 und obendrein sogar noch günstiger. Und die große Version ist besser als das Samsung Galaxy Note 20 Ultra und 300 Flocken günstiger. Ja? Also unfassbar. Ne? Ihr seht, es ist nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, das wird alles keine so große Rolle spielen letztendlich. Denn die Geschichte wird bleiben, dass eben hier Samsung seine Namen durchsetzen kann und eben auch dann die entsprechenden Geräte absetzen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Ähnlich sieht es auch bei den Smartwatches aus. Ja. Galaxy hat die Smartwatch oder die Galaxy Watch 3 vorgestellt. Fängt an bei $400. Leute, für $400, für 400 Euro kriegt ihr eine vernünftige Uhr. Eine richtige Uhr. Eine gute Uhr. Ja. Ich will zwar nicht behaupten, dass die Galaxy Watch schlecht ist. Ganz im Gegenteil, sie ist eine der besten Android Smartwatches, ja, die es gibt. Aber dennoch ist es nur eine Smartwatch und da gibt es eben auch qualitative Unterschiede. Auch hier gibt es einmal die Konkurrenz von Smartwatches, die eben eine bestimmte Funktion erfüllen sollen. Das ist meistens Bewegung, Sport, Herzfrequenz messen und Benachrichtigung vom Smartphone. Das ist das, was die meisten Menschen brauchen. Apps auf den Smartphones, auf den Smartwatches brauchen die meisten Leute nicht. So sieht's aus. Ja, das ist eine Spielerei auch meistens. Weil viele Apps kann man einfach nicht vernünftig nutzen mit dem Smartphone-Display. Was bleibt denn da noch? Ein Player, ein Musikplayer haben die meisten Smartwatches auch drin, die keine Apps verarbeiten können. Entschuldigung. Und navigieren, ja, das ist was, Google Maps drauf, ne, sofern man ein Smartphone hat, wo Google-Dienste drauf sind, ne? Seht ihr? Deswegen, es wird immer diffuser, das Ganze. Und jetzt kommt eine Smartwatch raus für 400 Euro, da muss ich sagen, Leute, ich weiß nicht, ich weiß ja, was Samsung möchte, ne? Samsung sagt, nur Moment, Apple, na, die haben ja auch so eine teure Smartwatch, so können wir unsere auch so zu teuer machen, nö. Könnte nicht, ganz einfach, ne? Deswegen ist die Smartwatch von Apple immer die meistverkaufte Smartwatch. Ja? Das geht so nicht. Ja, das hatten wir schon mal bei den Handys. Und nur weil es jetzt bei den Handys bei Samsung klappt, nachdem sie ja den Namen haben und die Leute auch blind Schrott für. Nein, Entschuldigung, nein, ist kein Schrott. Ja. Aber dass die Leute blind Geräte kaufen mit unzureichenden Leistungsdaten, die trotzdem teuer sind, ja, nur weil dort ein Name draufsteht. Das haben wir ja auch schon im Apple-Bereich gehabt. Ja? Und bei den Smartwatches funktioniert es aber eben nicht bei Samsung, weil Samsung Smartwatch ist zwar gut, hat einen guten Namen, aber von der Masse, von dem Bekanntheitsgrad her, ist das Ding irrelevant. Versteht ihr? Irrelevant. Wenn man heute von einer Smartwatch spricht, dann denken die Leute an Apple oder eben an eine billige Android-Smartwatch. Zum Beispiel die T-Rex von Amazfit. Ich würde lieber die T-Rex Amazfit zu dem Preis kaufen, als die Smartwatch von Samsung zu dem Preis. Warum? Weil die nämlich noch shockresistant ist, kratzsicher, weil sie nämlich so aussieht wie eine Casio G-Shock. Ja? Was nützt mir das, wenn ich so eine geile Uhr habe und dann gehe ich beim Cashen einmal in eine Felsspalte rein und dann sieht die Uhr aus wie Sau. Weil es total zerkratzt und kaputt ist. Ne? So ist das nämlich. Und dann sehe ich da überhaupt nicht ein, dafür so viel Geld zu zahlen. Die Amazfit T-Rex kostet 139 € und keine 400 €. Ja? Ist übrigens auch jetzt überall zu bekommen schon. Ne? Auch in einem schönen Army Green, wobei wir beim nächsten Punkt wären. Das Aussehen von der Galaxy Watch ist schlicht und ergreifend für mich uninteressant. Ja? Wenn ich eine elegante Uhr haben möchte, dann hole ich mir auch eine elegante Uhr. Und das wird garantiert keine Smartwatch von irgendjemand sein. Ja? Sondern da gucke ich mal in einen anderen Bereich rein. Beispielsweise, ja, bei Casio beispielsweise kann man gucken. Ja, die haben viel Gutes im höheren Preisbereich. Ja, ab 400 € kriegt man dort richtig gute Sachen. Ja, schon ab 250 €. Ja. Wenn ich mir dort verschiedene Modelle angucke, ja, mit Solaraufladung beispielsweise, muss ich mir vorstellen, die muss nie geladen werden. Ja, die können die einfach tragen und lädt sich durch Sonnenenergie auf. Ja. Oder die eine Seiko beispielsweise. Da gibt es auch die Kinetic-Uhren beispielsweise, da muss man auch nicht mehr die Sonne zu Hilfe nehmen. Ja, da reicht schon die eigene Bewegung des Körpers, um die Uhr mit Energie zu versorgen. Kinetic nennt sich das System. Und so faszinierend ist es. Und diese Uhren sehen elegant aus. Ja, mit echten Zeigern, Leute, das ist Eleganz. Ja, das hier ist Elektronik. Elektronik, okay? Ich habe nichts gegen Elektronik. Ich bin Elektronik-Fan. Super. Ich liebe Elektronik. Aber Elektronik ist Elektronik. Und Elektronik ist nicht elegant. Elektronik muss funktionell sein und genial von den Ideen her. Okay? Das ist der Unterschied. Und hier sieht man ganz klar, der Versuch, elegant zu sein, was nicht ist. Und gleichzeitig vergisst man wirklich innovativ zu sein, wirklich auch dann entsprechend mit den Preisen auch wieder aufzupassen, ja, und Sonderfunktionen zu bieten, hat man versäumt. Und damit gehen wir wieder genau mit dem gleichen Weg wie die anderen Smartwatches, die es bisher gibt, zu teuer oder zu wenig Leistung, ja, oder beides. Und ganz wenige Ausnahmen, wo dann für Nischenanwendungen, wie bei mir beispielsweise, wo ich nur die und die und die Funktion brauche, dann funktioniert es. Das ist dann eben die Amazfit T-Rex beispielsweise. Aber egal, wie auch immer. Die alten Smartwatches von Samsung finde ich ehrlich gesagt noch deutlich besser als die Galaxy Watch 3, weil die auch wesentlich günstiger zu bekommen sind und eben ihren Zweck mehr als erfüllen. Die Watchfaces sind besser. Und übrigens, die alte Samsung Galaxy Smartwatch sieht nach meiner Meinung nach millionenfach besser aus als die neue Watch 3. Die neue Watch 3 ist bei mir einfach nur ein missglückter Versuch, ein Elektronikprodukt elegant zu machen, das nicht elegant sein sollte. Ja? Und da, noch nicht mal das ist gelungen. Das ist furchtbar, meiner Meinung nach. Und die alte Galaxy Watch, die ist funktionell, ja, und sieht auch nach was aus, nämlich nach einem guten Elektronikprodukt. Ja? Und also es wird wirklich hier da tauchen bei mir nur die Fragezeichen im Gesicht auf, ja, was das hier überhaupt soll. Ja, was das soll. Nun gut, fast schon zu viel Worte darüber verloren wieder, über die Galaxy Watch 3, aber die wurde eben auch vorgestellt und somit, gut, haben wir das auch abgehakt. Jetzt was haben wir da hier noch? Was haben wir denn? Smartphones, habe ich schon gesagt, sind für Milliarden Menschen unerschwinglich, genau. Ach ja, genau, der Ben von Trump, von TikTok und auch WeChat, ja, der wird als großen Fehler eingestuft. Bloomberg hat in einem Artikel jetzt deutlich gemacht, dass das ein schlimmer Fehler sein wird, denn damit ist der gesamte Markt für amerikanische Anbieter weg vom Fenster, denn in China wird mit WeChat bezahlt. WeChat ist PayPal, ja, und Chatprogramm und Ausweis und Finanzcheck, also Schufa und alles zusammen, ja. Zusammen. Es geht nicht ohne WeChat. Ja? Und jetzt wird diese App gebannt. Firmen dürfen nicht mehr zusammenarbeiten mit WeChat. Und das bedeutet, die Geschäfte werden wegbrechen. Es wird hier auch klipp und klar gesagt, dass das iPhone tot ist in China, wenn WeChat gebannt wird. Es ist tot. Ja? Weil, was soll das? Niemand kauft sich ein Telefon, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Ja. Und das ist schlimmer, als dass die Google-Services bei uns auf den Huawei-Handys weg sind, ja, denn bei uns hat es eben noch so keinen Stellenwert. Stellt euch mal vor, ihr müsstet überall, es gäbe keine andere Möglichkeit mehr, als mit Google Pay zu zahlen. Ja, überhaupt nicht. Ja, also, ihr könnt online nicht mehr kaufen, groß, ihr könnt in viele Geschäften wird nur PayPal, wird nur GPay genutzt, ja, oder genommen. Statt Schufa, das macht jetzt Google, das macht GPay, ja, also Finanzchecks, ja, könnt ihr einen Kredit aufnehmen, ja oder nein, ja, macht Schufa, macht würde GPay machen, also Google Pay. So, und dann wäre Google Pay weg. Also wenn das den Stellenwert hätte, dann könnte sogar ich nicht mehr sagen, okay, dann kaufe ich mir trotzdem ein Honor-Gerät und gehe von Google weg, weil das ging dann nicht mehr. Ja, ich kann ja nicht hingehen und kann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Huawei und dafür kann ich dann nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Das geht ja nicht. Aber so ist es mit dem WeChat. Ja. Und wenn die amerikanische Firmen nicht mehr mit WeChat zusammenarbeiten dürfen, dann können auch amerikanische Produkte, wie zum Beispiel das iPhone, in China nicht mehr genutzt werden von der normalen Bevölkerung. Das kann man vergessen. Das kann man abhaken, das Thema. Und das wird wieder mal die Amerikaner sehr viele Millionen kosten, vielleicht sogar in die Milliarden gehen, was das zu erwarten war. Tja, so sieht es halt. Dummheit muss halt eben auch bestraft werden. Ja, ist ganz klar. Aber was anderes noch, TikTok will oder hat auch jetzt eine Klage angestrebt gegen Trump, gegen die Trump-Administration, also das heißt gegen die Regierung der Vereinigten Staaten wegen diesem TikTok-Ban, der ja jetzt tatsächlich ausgerufen wurde. Und Sie machen auch klar in einer Stellungnahme, dass sie sich das nicht gefallen lassen werden und rufen auch die Leute, die Amerikaner dazu auf, dagegen vorzugehen und sich auch an die Regierung direkt zu wenden und ihre Meinung auch zu offenbaren und sprich, denen die Hölle heiß zu machen. Ja, guter Schritt von TikTok. Ansonsten habe ich ja in den letzten Wochen schon gesagt, was da so alles abgeht mit TikTok und so. Ne? Da ist ja High Life. Das heißt, jeder will hier offenbar jetzt TikTok kaufen, jede amerikanische Firma, weil die US-Regierung das auch unterstützt. Ne? Twitter hat jetzt auch Interesse an TikTok angemeldet. Microsoft ist ja auf einem guten Weg dahin. Und ganz interessant, eine Stellungnahme letzte Woche von einer chinesischen Regierungsstelle. Die haben gesagt, sie würden es gar nicht zulassen, dass eine amerikanische Firma TikTok wegkauft. Ja, sie haben zwar TikTok nicht speziell genannt, aber sie werden dafür sorgen, dass keine chinesischen Firmen aufgekauft werden, einfach so, um im Interesse der USA dann eben zu funktionieren. Ja, damit ist offensichtlich wohl TikTok gemeint gewesen. Also da können wir alle drauf gespannt sein, wie das da weitergeht. Erstaunlicherweise, jetzt driften wir schon wieder einen politischen Bereich ab, aber interessanterweise habe ich in dem Zusammenhang jetzt auch schon wieder gehört, dass China auf eine Vergeltung ganz anderer Art setzen will. Ich meine, das ist nicht spruchreif, aber was ich momentan so in den chinesischen Medien so lese hinsichtlich militärischer Reaktionen in den Gebieten, verschiedene Inselgruppen, ja, und so weiter, mehr will ich da jetzt nicht drauf eingehen, da wird es wirklich haarig werden so langsam. Ich sag mal, die Welt sollte wirklich beten, dass Donald Trump nicht nochmal gewählt wird. Ansonsten, ja, wisst ihr noch eure Reservisten-Kennwörter, wenn die durchgerufen werden, wo ihr dann hin müsst, in welcher Kaserne? Ja, ich weiß nicht, ich muss da nochmal gucken, ich weiß es auch nicht mehr, ne? Ja. Na gut, also TikTok ist hier natürlich in den Medien stark vertreten gewesen. Ja. Überall hat man es gelesen, aber das mit dem WeChat wird ein größeres Ding werden als TikTok, das steht fest. Da haben jetzt auch verschiedene, wie gesagt, Bloomberg hat es klar gemacht, auch bei anderen Quellen kann man das lesen, ja. Also der WeChat-Ban von der USA macht iPhones in China komplett nutzlos und das wäre ein herber Schlag. Es ist schon klar, wieso Apple an dem Markt festhält, denn das ist ein sehr, sehr großer Markt. Mhm. Und den kann man nicht einfach so abtun. Gerade im Hardware-Business nicht. Und eigentlich waren die iPhones auch gar nicht so unbeliebt in China. Hinsichtlich der Streitigkeiten mit der USA werden die natürlich immer wieder oder immer weniger populär, ganz klar. Ist ja auch überall, ja, wenn jetzt ein Produkt, ein Vorzeigeprodukt von einem Land, ja, da auf einmal dessen Regierung, ne, durchdreht und zum Unsympath wird, dann wird natürlich auch das Produkt nicht mehr so sympathisch sein. Ne? Also es ist schon ziemlich heftig, das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, TikTok will jetzt auch klagen, was WeChat macht, ist noch nicht offiziell gemacht worden. Okay. Übrigens zu dem Thema ist ja, es wird ja TikTok vorgeworfen, dass sie da einen Einfluss nehmen würden. Ja, mein, klar. Man darf ja ruhig auch mal den Einfluss von Facebook in Deutschland hinterfragen. Ja, das eigentlich müssten wir Facebook verbieten dann, ne? Wenn das nach dieser Prämisse geht. Aber okay. Nur interessant ist, Huawei wird vorgeworfen, die würden rumspionieren und so. Warum wird eigentlich noch keine Sanktionen, keine europäischen Sanktionen gegen die USA verhängt, wegen den 500, mindestens 500 US-Spionage-Apps im Play Store? Das kam jetzt nämlich auch mal wieder ins Rampenlicht. Nicht, dass das die Leute nicht wüssten. Also die maßgeblichen Leute wissen das schon seit eh und je. Und wir alle wissen ja, ne, wer, wenn wir bei Google was machen, wandern die Daten auch in die USA. Und ich habe es heute schon in der Rios Wochenschicht gesagt. Und das bedeutet, dass wir momentan illegal handeln, weil es kein Datenabkommen mehr gibt. Das wurde von der vom Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt. Und der Europäische Gerichtshof hat klipp und klar gesagt, dass die EU kein vertrauenswürdiges Land für Daten mehr sind. Und das bedeutet, dass wir keine, dass zumindest Firmen keine Daten mehr in die USA transferieren dürften. Ja? Und wir auch, zumindest wenn wir eine Firma haben, keine Google-Dienste mehr nutzen dürfen. Ja? Weil es kein Datenschutzabkommen gibt. Gut, was das für Auswirkungen hat, das lasse ich andere erklären. Aber definitiv ist es jetzt auch mal wieder ins Gedächtnis gerufen worden, dass es hier Apps im Play Store gibt, die tatsächlich für US-Geheimdienste und auch Polizeibehörden etc. Spionieren. Ja. Zum Beispiel eine Firma, die in Virginia ansässig ist, und die hat in mindestens 500 mobilen Apps eine Software installiert, die eben die Nutzer ausspioniert und an US-Behörden meldet. Diese Firma Anomaly 6 LLC, die ist jetzt gerade wieder in den Fokus gerückt. Ja. Interessant ist, dass immer, wenn Beteuerungen kommen aus Amerika, nein, wir hören niemand ab, ja, oder wir spionieren niemand aus, dass diese Aussagen immer auf US-Bürger gemünzt sind. Ja, es ist hier nie die Frage in den USA gewesen, ob es okay ist, Menschen in anderen Ländern auszuspionieren. Es ging immer nur um die Bürgerrechte der Bürger der USA. Andere haben keine Rechte in den USA. Und das ist genau das Problem. Ja, das bedeutet auch, dass natürlich Leute außerhalb der USA durch diese Apps ausspioniert werden. Dafür werden die gemacht. Und die Diskussion, die jetzt gerade darüber, über Anomaly 6 LLC ausgebrochen ist, wurde wirklich nur wieder dahingehend gefragt, ja, ob das nun bedeutet, dass die US-Regierung ihre eigenen Bürger ausspioniert. Es ging nicht darum, dass die andere Bürger ausspionieren von anderen Ländern. Also das ist schon ziemlich bedenklich, und vor allem dahingehend, dass man das ja genau Firmen wie Huawei vorwirft, ja. Und da, ich verstehe diese Schizophrenie nicht, wisst ihr? Das ist wie Geisteskrankheit, was die USA da gerade an den Tag legt. Ne? Ich glaube, die US-Regierung ist geisteskrank. Anders da gar nicht, würde es nicht mehr erklären. Ja. Naja. Okay, wie gesagt, da trifft man leicht wieder ab in politischen Geschichten, und jeder normal denkende Mensch muss ja mittlerweile raffen, was da los ist, und von daher brauchen wir auch eigentlich keine Worte mehr zu verlieren darüber. Es hängt halt auch bei unserer Regierung von unserer Regierung ab, was dann eben in Zukunft noch passiert. Genau. So, jetzt also TikTok, WeChat, das war hier das vorwiegende Thema in dieser Woche. Ich habe wirklich Probleme, heute noch einen Satz fertig zu kriegen. Xiaomi hat noch ein Patent für ein abnehmbares Display. eingereicht. Ach, das ist interessant. Ob da jemals ein Smartphone daraus wird, ist unbekannt. Aber man hat tatsächlich ein Patent eingereicht, wo man wirklich ein Display abnehmen kann. Das sind Kontakte unten am LCD-Display. Dann kann man das abnehmen und hat sozusagen wie eine Schale, also quasi die Rückseite des Gerätes. Und dort kann man ein neues Display einsetzen. Was das bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Der Sinn ist noch nicht ganz bei mir durchgedrungen. Vielleicht, es gibt so viel gebrochene Displays, dass das ein Ding ist. Display-Austausch, weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, das ist das Patent und interessant dürfte vielleicht sein, Google Play Music ist jetzt wirklich bald über den Jordan. Oktober 2020 ist Schluss. Der Transfer hat begonnen. Google Play Music, habe ich eben gesagt. YouTube Music ist vorbei. Nein, Google Play Music ist tot. Der Transfer auf YouTube Music hat begonnen und damit ist das Ende besiegelt von GPM. Ich habe da ja schon längere Zeit meine Konsequenzen gezogen. YouTube Music finde ich persönlich nicht so toll. Kann es ja wahrscheinlich eh bald nicht mehr nutzen, weil ich keine Google-Dienste mehr habe. Und von daher wäre es natürlich auch sinnlos gewesen für mich. Die Alternative war bei mir dann Spotify. Jetzt durch ihre grottige App bin ich erstmal zu Amazon Music Unlimited gewechselt, aber diese habe ich auf jeden Fall auch im Auge. Weil wir wollen ja in Europa bleiben, ne? Ja, gut, die Ära Google Play Music ist dann wohl abgeschlossen. Eine Lösung für die Songs, die man bei Google Play Music in der Music Library gespeichert hat, die wird überhaupt gar nicht mehr thematisiert. In keinem Bericht habe ich das bisher gesehen. Was damit ist, weiß ich entsprechend auch nicht. Was ist mit den bis zu 20.000 Songs, die man eben bei Google Play Music gespeichert hatte? Wie kann man die in Zukunft dann eben noch nutzen? Weiß ich nicht. Aber YouTube Music hat keine Funktion, um Songs abzulegen, soweit ich weiß. Und von daher weiß ich auch nicht, wie das weitergehen soll mit denen. EMUI 11, das System von Huawei, ist angekündigt und es soll ausgeliefert werden an 250 Millionen Usern. 40 verschiedene Geräte, ja, soll dieses Gerät, soll dieses Android 11 bekommen. Und das heißt, dass vermutlich auch die Honor View 20 Geräte geupdatet werden. Das ist das Gerät, das ich auch habe. Es wäre natürlich eine schöne Sache. Ist nicht offiziell, aber meine Vermutung gründet darauf, wenn ich gucke, wie viele Modelle es von Honor und Huawei zusammen gibt, die einigermaßen noch im Rahmen liegen, dann ist es wahrscheinlich, dass das Gerät auch mit dabei ist. Ja? Denn wenn nicht noch etliche Geräte bis zu dem Datum rauskommen, dann wären gar nicht so viele Geräte vorhanden, ja, wie hier angegeben sind. Von daher darf man gespannt sein. Seid aber nicht so enttäuscht. Ich weiß ja nicht, ob jetzt speziell das V20 beispielsweise, das View 20 dabei ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, Start wird es geben zusammen mit dem Erscheinen vom Huawei Mate 40. Da geht es dann rund und ab dann wird es ausgeliefert. Und im Oktober soll es dann richtig losgehen. Und dann sollen nacheinander eben 40 verschiedene Geräte dieses System bekommen. Wäre ein gutes Zeichen meiner Meinung nach. Und bisher gibt es ja auch nichts zu mäkeln. Die Update-Politik von Huawei hat sich in den letzten Jahren massiv gebessert. Ja. Also das ist, finde ich, tadellos, wie es da momentan gehandhabt wird. Selbst das Honor View 10 hat noch momentan das aktuelle System bekommen und das war wirklich verwunderlich, meiner Meinung nach. Also wenn man das mal vergleicht mit dieser Google-Garantie, mit 2 Jahre oder waren es 18 Monate System-Updates und 3 Jahre Sicherheitsupdates, da muss ich sagen, ist da Huawei gut mit dabei, mit Honor und den Huawei-Geräten. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Cool. Also, mal was Positives. Ja. Negativ wird wahrscheinlich der Preis vom Mate 40 dann, aber da rede ich dann drüber, wenn es soweit ist. Ja, genau. Die OnePlus-Geräte, Vorsicht, werden wahrscheinlich mit Facebook-Bloatware zugepflanzt sein. Ein herber Schlag für die Community von OnePlus, die ja immer stolz drauf war, dass ihr Gerät bloatware-frei ist, ja, und haben das auch immer sehr, sehr wichtig eingestuft. Und jetzt wird wohl tatsächlich Facebook installiert sein. Ob man das irgendwie deinstallieren kann, ist fraglich. Ja, das sind sie natürlich in guter Gesellschaft, aber dennoch hinterlässt das einen bitteren Nachgeschmack, weil man es eben von OnePlus nicht gewohnt ist. Ne? Ja. Dann zu guter Letzt das Huawei Mate 40, ja, wird den Kirin-Chipsatz haben. Ja, den Kirin 1000 ist es, glaube ich, genau. Danach wird es wohl aber keine weiteren Geräte mit dem Kirin-Chipsatz geben, denn Huawei kann schlicht und ergreifend keine Kirin-Prozessoren mehr herstellen lassen von TSMC und haben auch jetzt die Lieferung quasi stoppen müssen, ja, TSMC. Und damit gibt es keine neuen Prozessoren. Es wird, ja, wie ich auch schon seit etlichen Wochen sage, es wird eben auch jetzt spekuliert, oder es gilt eigentlich als sicher, dass MediaTek als Ersatz einspringen wird. Und ich finde den Ersatz eigentlich gar nicht so schlecht. Das wird allerdings natürlich eine Heidenarbeit werden für Huawei, das Ganze dann anzupassen auf dieses Design, denn die Fertigungsarten sind ja eben offenbar ein Ding. Ja, 5 Nanometer ist jetzt bei TSMC aktuell, da ist MediaTek noch nicht angekommen, wobei ich ehrlich gesagt das auch wieder so für eine Nebelkerze halte. Ja, es ist meiner Meinung nach eher die Gesamtleistung des Gerätes, die zählt. Ja, und dazu gehört eben auch beispielsweise RAM und sonstige Ausstattung, die eben viel stärker die Leistung des Gerätes beeinflussen, als jetzt die Nanometer-Angabe eines Chips. Ja. Gut, wie auch immer, ist eben der Stand der Dinge. Da kann auch nichts dagegen gemacht werden momentan. Ja? Und ich freue mich auf die MediaTek-Prozessoren. Ich werde auch gezielt MediaTek-Prozessoren bei meiner Suche für das Smartphone of the next year, ja, heranziehen und werde gucken, dass ich da eher an also ein MediaTek-Gerät nehme, als jetzt von anderen Anbietern. Ja. So sieht's aus. Gut, das heißt jetzt momentan, dass das alles ist hier für die Themen. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, in der Community war nicht viel los. Was ich allerdings auch nachvollziehen kann. Moment. Yep, genau. Richtig, war nichts groß los und deswegen brauche ich da auch jetzt nichts dazu zu sagen. Dann komme ich gleich mal zur App der Woche. Bin auch froh, dass ich gleich fertig bin hier. Ich halte es nicht mehr aus. Ich würde mich jetzt gleich nackig vor den Fernseher legen. Nein, das werde ich natürlich nicht hören, aber ich würde mich auf jeden Fall vor den Fernseher legen, ja. Die App der Woche jedenfalls, die könnte man nehmen, auch zur Entspannung. Das ist diesmal Godus geworden, ja. Was ist das so eine typische Gott-Simulation, ja? Man kann Zivilisation beeinflussen, indem man wie ein Gott eben eingreift, ja. ne, mal Gewitter, mal Dürreperioden, ja, und Katastrophen oder freudige Ereignisse provozieren und somit dann eben die Entwicklung der Völker beeinflussen. Und die Idee von solchen Spielen ist natürlich immer lustig, weil man scheinbar machen kann, was man will. Leider, und deswegen war es auch nur knapp App der Woche geworden, ja, leider ist bei diesem Game eines drin. Wenn man hier wirklich Gott spielen will, dann muss man auch Kohle haben wie Gott, nämlich In-App-Purchases kaufen. Ansonsten kann man eben doch nicht alles machen, was man will. Also Gott sind hier nur die Entwickler, aber nicht der Spieler. Ja, aber dennoch hat es ein sehr schönes Potenzial, das Game. Und die Grafik ist besonders. Die arbeitet in diesem Cell-Shading-Modus, was ich eigentlich hier besonders interessant finde. Ja. Also das passt irgendwie zu so einem Genre, finde ich. Und damit bekommt das Spiel eine ganz andere Dynamik, weil man sich eben nicht mehr auf so Mini-Details konzentriert, sondern eher auf das Große und Ganze. Und das ist ja bei so einem Gott-Spiel eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja. Von daher macht es natürlich Riesenspaß. Das mit dem Geld ausgeben ist natürlich eine Geschichte, die nervig ist, eben bei so einem Spielprinzip, aber die Vorteile und der Spaß überwiegt hier doch deutlich. Eins ist vielleicht noch anzumerken, man braucht eine Online-Verbindung, das heißt eine Netzwerkverbindung zu und zum Spielen des Games. Offline geht es nicht. Es bleibt also zwar Spielraum für Verbesserung, dennoch kann man sich das Spiel erstmal kostenlos herunterladen und kann dann schon etliche Stunden damit Spaß haben. Und dann vielleicht überlegen, ob sich da rentiert, dann eben Geld auszugeben oder nicht. Und das ist ja auch schon mal eine gute Sache, finde ich. Ja, also es muss einem natürlich so auch dran liegen, an so einer Art von Spiel, sicherlich nicht für jeden. Was aber, ich denke, wenn, dann wird das Spiel durchaus interessant sein. Deswegen Godus als App der Woche. Tja, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, auf oder in der Line Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die gibt es natürlich in eurem Netcast-Player. Irgendwo müsste da eine Funktion sein zum Einblenden dieser Shownotes. Dort findet ihr die Links und zu der Line-Community und auch einige Links zu den behandelten Themen. Tja, damit werde ich jetzt an den Fernseher gehen und mein Gehirn auf Sparflamme schalten. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.